Kapitel 38. 5 Minuten später standen James und seine Freunde auf dem soliden Dachgartenboden des Empire State Building. Und James erzählte dem staunenden Polizeichef und dem verblüfften Feuerwehrhauptmann die ganze Geschichte. Und plötzlich waren alle 40 Passagiere Helden. Sie wurden zum Rathaus gebracht, wo der Bürgermeister von New York auf der Freitreppe eine Begrüßungsrede hielt. Unterdessen kletterten 100 Dachdecker mit Leisten, mit Leitern, Stricken und Flaschenzügen bewaffnet auf dem Dach des Empire State Building herum, holten den Riesen für sich von der Dachzinne und ließen ihn auf die Straße hinunter. »Wir veranstalten eine Konfetti-Parade für unsere Gäste«, bestimmte der Bürgermeister. Die Parade stellte sich auf, die Feuerwehrkapelle von weg. Gleich im ersten Wagen einer großen offenen Limousine saßen James und alle seine Freunde. Dann folgte der Riesenpfirsich. Man lud ihn mit Hilfe eines Krans auf einen besonderen großen Lastwagen. Da lag er nun, sah genauso riesig und stolz und see- und lufttüchtig aus wie immer. Unten, wo die Dachzinne vom Empire State Building sich hineingebohrt hatte, war natürlich jetzt ein ziemliches Loch, aber das machte nichts. Niemand sah es und niemand störte sich daran. Genauso wenig wie an dem Pfirsichsaft, der bis auf die Straße tropfte. Gleich hinter dem Pfirsich kam der Wagen des Bürgermeisters persönlich und dann noch mindestens 20 andere Wagen mit allen bedeutenden und wichtigen Leuten von New York. Und alle Wagen schlitterten auf dem Pfirsichsaft hin und her. Die Menge tobte vor Begeisterung. Hunderttausende von Menschen säumten den berühmten Broadway und alle anderen Straßen und lehnten sich aus den Fenstern der Wolkenkratzer. Sie jubelten und klatschten Beifall und warfen Konfetti und Papierschlangen und winkten, und James und seine Freunde standen in ihrem offenen Wagen und winkten zurück. Dann passierte etwas Komisches. Die Parade zog gerade langsam die 5. Avenue hinauf, da stürzte ein kleines Mädchen in einem roten Kleid aus der Menge und rief: »James, James, darf ich bitte ein kleines Stückchen von dem Wunderpfirsich probieren? Bloß ein ganz kleines?« »Bedien dich nur«, rief James zurück, »iss so viel du magst. Er hält sich sowieso nicht ewig.« Kaum hatte er das gesagt, da rannten mindestens 5 Dutzend Kinder auf den Fahrraddamm und liefen neben seinen Wagen her. »Dürfen wir auch probieren?«, riefen sie. »Natürlich, alle dürfen probieren«, rief James. Die Kinder kletterten auf den Lastwagen, krabbelten wie Ameisen auf dem Riesenpfirsich herum und futterten nach Herzenslust. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Neuigkeit, dass der Riesenpfirsich aufgegessen wurde. Aus allen Straßen strömten Jungen und Mädchen herbei, um bei dem Festmahl mitzumachen. Bald folgte dem Pfirsich ein meilenlanger Zug von Kindern die 5. Avenue herauf. Es sah aus, als ob der Rattenfänger von Hameln persönlich in New York aufgetaucht sei. Für James, der nicht einmal im Traum geahnt hatte, dass es so viele Kinder auf der Welt geben könnte, war es das Herrlichste, was er jemals erlebt hatte. Der ganze Riesenpfirsich war ratzebutzekahl aufgegessen, als die Parade vorüber war. Nur der große braune Stein war noch übrig und stand von 10.000 eifrigen kleinen Zungen sauber und glänzend geleckt mitten auf dem Lastwagen.